dich auf Laub, bau dich auf, sondern setz dich. Und denk bitte nicht, du kennst mich. Deine ganze Clique schiebt Filme wie Netflix und wird nur stark, wenn wir weg sind. Sie machen mir auf Killer und leben den Gangshit. Doch kriegen meine Kinnacken und ziehen ein Backflip. Hier an der Spitze der Nahrungskette erkennen nur die Echten, immer die Echten. Hol die Drogen auf dem Boden dienen, wer will hier den Boden spielen? Kohle fließt, Drogen dealt im großen Stil mit Großkurieren. Auf Start sein Nacken, Maßnahmen ergreifen, Armreifen reißen, Wahrheit sich keinen Fick Rap, Reichtum X6. Big Packs links, rechts, Bleifuß. Astreines Taschklein bröseln. Unsere Anwesenheit, sie ist angsteinflößend. Du siehst Rauch aus der Mündung meiner Waffe. Und ich lauf mit nem Bündel in der Tasche. Sag, wer will mein Hack fressen? Ich sag Hack fressen. Und du Hackfresse bist am Arsch wie Kackreste. Für Vertragen ist es zu spät. Ich lass gnadenlos Blut strömen, du musst tatenlos zusehen. Jeder Block hat Respekt vor den Jungs. Dreimal Boss und der Rest ist gebumst. Mach mal nicht auf Laub, bau dich auf, sondern setz dich. Und denk bitte nicht, du kennst mich. Deine ganze Clique schiebt Filme wie Netflix und wird nur stark, wenn wir weg sind. Sie machen mir auf Killer und leben den Gangshit. Doch kriegen deine Kinnacken und ziehen ein Backflip. Hier an der Spitze der Nahrungskette erkennen nur die Echten, mach mal nicht auf Weit wegen zwei Tagen pumpen. Dein Ego wächst nur, weil es ständig schneit bei euch Humpen. Doch gar nichts los, fliegst du zu hoch, holt man dich leicht wieder runter. Einen Tipp, Frontkick, wir fliegen ein in dein Bunker, also was los, gab es lieber Quatsch, nicht so viel. Dieses Blumpen-Pusher-Fake-Image passt nicht zu dir. Der harte Rücken macht kein Mann mehr aus dir. Wie loyal, wenn deine Jungs kommen, um dich abzukassieren. Unterschätzt mich, doch niemand glaubt mir Respekt. Ich moonwalk in den Metal Cup und hau dich kurz weg. Viele Internet, Rambos, große Schnauze im Netz. Bin ich Mien, ist kein Talent, doch Kids glauben, was du rappst. Alter Kopf runter, rede mit dem Boden. Ich wirk mir so viel Fake in einem Menschen an die Ohren nicht verdient. Sag mir, warum bist du Gangster? Du gangst auf Papier, denn jeder Blender ist ein Blender zu viel. Mach mal nicht auf Laub, bau dich auf, sondern setz dich. Und denk bitte nicht, du kennst mich. Deine ganze Clique schiebt Filme wie Netflix und wird nur stark, wenn wir weg sind. Sie machen mir auf Killer und leben den Gangshit. Doch kriegen deine Kinnacken und ziehen ein Backflip. Hier an der Spitze der Nahrungskette erkennen nur die Echten, immer die Echten. Brauch mal deine Filme, aber bitte nicht mit mir. Und erzähl mir keine Stories, weil es mich nicht interessiert. Hast studiert, doch erzählst, dass du beide machst. Woche im Arrest, aber redest von Alcatraz. Und dass du Weiber hast, mit denen du Schein machst. Halt mal bitte deine Fresse, ich glaube dir keinen Satz. Alles heiße Luft, ja sie reden von Gangs. Fang an zu labern und ich schäm mich nur fremd. Deine ganzen Lügen, ja sie brechen dein Genick. Weil ne Pussy hat nie Eier, auch mit Tattoo im Gesicht. Ich auf einem Song mit Contra, ist die Echten unter sich. Die Besten unter sich, unsere Sätze haben Gewicht. Du nur ein Blender, sicher kein Banger. Was ist Geigweller, Uhr ist ein Thailänder. Bleibst nur ne Fotze, ein richtiger Jocke. 25.000 Boxen, nicht mal ne Woche. Mach mal nicht auf Laub, bau dich auf, sondern setz dich. Und denk bitte nicht, du kennst mich. Deine ganze Clique schiebt Filme wie Netflix und wird nur stark, wenn wir weg sind. Sie machen mir auf Killer und leben den Gangshit. Doch kriegen deine Kinnacken und ziehen ein Backflip. Hier an der Spitze der Nahrungskette erkennen nur die Echten, immer die Echten.